Erster wehe denen, die ungerechte Gesetze erlassen, und den Schreibern, die ständig ungerechte Urteile aufschreiben. Zweiter, sie erlassen diese Gesetze, damit sie die Armen vom Recht fernhalten und den Bedürftigen meines Volkes ihre Rechte rauben, so dass Witwen ausgenutzt und Waisen ausgeplündert werden. Dritter, was wollt ihr tun, wenn der Tag der Bestrafung kommt und die Zerstörung von Weitem hereinbricht? Zu wem wollt ihr dann um Hilfe fliehen und wo euren Reichtum lassen? Vierter, es bleibt euch nur, euch unter die Gefangenen zu ducken oder unter den Erschlagenen zu fallen. Trotzdem hörte Gottes Zorn nicht auf und seine Hand blieb bereit zur Strafe. Fünfter, wehe Assur, denn es ist der Stock meines Zorns und die Rute meines Ärgers. Sechster, ich sende Assur gegen eine gottlose Nation und gegen das Volk, über das ich zornig bin, damit es Beute macht, raubt und es wie Straßenschmutz zertritt. Siebter, Assur aber hat andere Absichten und denkt anders, denn es will viele Völker vernichten und ausrotten. Achter, denn Assur sagt, sind meine Befehlshaber nicht alle Könige? Neunter, ist es Kalno nicht so ergangen wie Karkemisch oder Hamat wie Apat oder Samaria wie Damaskus? Zehnter, meine Hand hat die Königreiche der Götzen erobert, deren Götzenbilder zahlreicher waren als die in Jerusalem und Samaria. Elfter, sollte ich nicht Jerusalem und seinen Götzen dasselbe antun können, was ich Samaria und seinen Götzen angetan habe? Zwölfter, aber wenn der Herr seine Aufgabe am Berg Zion und in Jerusalem beendet hat, wird er den König von Assur für seinen Stolz und seine hochmütigen Augen bestrafen. Dreizehnter, denn Assur sagte, durch meine eigene Kraft und Weisheit habe ich dies erreicht, denn ich bin klug. Ich habe die Grenzen der Völker verschoben, ihre Vorräte geplündert und wie ein Mächtiger habe ich Könige vom Thron gestoßen. Vierzehnter, meine Hand hat den Reichtum der Völker wie ein Nest genommen, und wie man verlassene Eier nimmt, so habe ich die ganze Erde genommen, ohne dass jemand Widerstand leistete oder ein Wort sagte. Fünfzehnter, kann die Axt sich gegen den auflehnen, der mit ihr hackt? Oder kann die Säge sich über den erheben, der sie benutzt? Das wäre so, als würde ein Stock den schwingen, der ihn hochhebt, oder eine Rute den, der kein Holz ist. Sechzehnter, deshalb wird der Herr, der Gott der Heere, Krankheit und Schwäche über Assur bringen, und unter seiner Herrschaft wird ein Feuer wie ein Brand entzündet werden. Siebzehnter, das Licht Israels wird zu einem Feuer und sein Heiliger zu einer Flamme werden. Dieses Feuer wird Assurs Dornen und Gestrüpp an einem Tag verbrennen. Achtzehnter, Gott wird Assurs prächtige Wälder und fruchtbaren Gärten vollständig zerstören, so dass es wie ein kranker Mensch dahin sieht. 19. Es werden nur noch wenige Bäume in seinem Wald übrig bleiben, so dass ein Kind sie zählen und aufschreiben könnte. 20. An diesem Tag werden die Überlebenden Israels und die Geretteten aus dem Haus Jakob sich nicht mehr auf das Volk verlassen, das sie geschlagen hat, sondern sich ehrlich auf den Herrn, den Heiligen Israels, verlassen. 21. Ein Teil des Volkes wird umkehren, ein Teil Jakobs wird zum mächtigen Gott zurückkehren. 22. Denn auch wenn dein Volk, Israel, so zahlreich wie der Sand am Meer wäre, wird nur ein kleiner Teil davon umkehren, weil die Zerstörung beschlossen ist und mit Gerechtigkeit ausgeführt wird. 23. Denn der Herr, der Gott der Heere, wird eine beschlossene Vernichtung mitten auf der ganzen Erde ausführen. 24. Deshalb hat der Herr, der Gott der Heere, gesagt, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assur, das dich mit dem Stock schlägt und seine Rute gegen dich erhebt, wie es die Ägypter taten. 25. Denn nur noch eine kurze Zeit, dann ist mein Zorn vorbei, und mein Zorn wird sie vernichten. 26. Der Herr, der Gott der Heere, wird sie mit einer Peitsche schlagen, wie er einst die Midianiter am Felsen Oreb schlug, und er wird seinen Stab über das Meer erheben, wie er es einst gegen die Ägypter tat. 27. An diesem Tag wird ihre Last von deinem Nacken genommen werden, und dein Hals wird von ihrem Joch befreit sein. 28. Assur greift Ayat an und zieht durch Migron, in Michmas lässt es sein Gepäck zurück. 29. Sie überqueren die Schlucht, und in Geba verbringen sie die Nacht, Rama erschrickt, und Gibeah Seus flieht. 30. Schreit laut, Bewohner von Galim. Hört zu, leiser! Antworte ihr, Anato. 31. Madmena ist verwirrt, und die Bewohner von Gebim fliehen. 32. Noch heute hält Assur in Nob an, und es droht mit der Hand gegen den Berg der Bewohner Zions, den Hügel Jerusalems. 33. Dann wird der Herr, der Gott der Heere, die Äste mit großer Macht herunterreißen, so dass die höchsten Bäume gefällt und die hohen erniedrigt werden. 34. Das dichte Waldgebiet wird mit einer Axt gefällt, und der Libanonwald wird durch einen mächtigen fallen.